22. Wer sind die Männer um Roosevelt? Der Einfluss der Juden in der amerikanischen Regierung hat sich von Jahr zu Jahr gesteigert. Was sich heute in der nächsten Umgebung des Präsidenten Roosevelt befindet, sind größtenteils Juden. Von führenden Juden und Halbjuden um Roosevelt sind unter anderem folgende zu nennen. Der Finanzminister Morgenthau, der selber das Kapital beherrscht. Der oberste Bundesrichter Felix Frankfurter. Eine Unzahl von Juristen, die die höchsten Stellungen innehaben, sind durch seine Schule gegangen. Der weibliche Arbeitsminister Miss Perkins. Der bisherige Gouverneur des Staates New York Lehman. Der Oberbürgermeister von New York LaGuardia. Der Sachbearbeiter der Regierung in Washington für Arbeiterangelegenheit Sidney Hillman. Die Bankiers Baruch, der im Jahre 1917 die bolschewistische Revolution finanzierte, Jesse Jones, Schiff, Löb, Kuhn, Warburg, Rothschild, Guggenheim, Seligmann, Levison und viele andere. Der Sekretär Roosevelts, Rosenau. Der bedeutendste und bekannteste Leitartikler der USA-Presse, Lippmann. Hull, der amerikanische Außenminister, ist mit einer Jüdin verheiratet. Die rechte Hand des Kriegsministers Charles Poletti, Vollblutjude, sagte bei der Übernahme seines neuen Amtes als Sonderassistent des Kriegsministers: Ich habe keine Ahnung, was ich zu tun habe, aber was macht das aus? Soweit haben es die USA gebracht. Die Tatsache, dass man Jude ist, genügt in Amerika schon, um einflussreiche Stellungen zu bekommen. Der engste Mitarbeiter des Präsidenten ist der Jude Baruch. Baruch frühstückt jetzt täglich mit dem Präsidenten in dessen Arbeitszimmer und berichtet über den Stand der Rüstungsproduktion und darüber, was noch zu tun ist. New York Times. Er ist der Mann, der im Ersten Weltkrieg über das amerikanische Gold verfügte und unter dessen Kontrolle sämtliche Industriezweige standen. Er ist auch heute wieder der eigentliche Kriegswirtschaftsdiktator der USA. Die Durchführung dieser Diktatur gelingt ihm umso leichter, als seine Rassegenossen den gesamten Goldbestand des amerikanischen Volkes besitzen. 23. Wer beherrscht die USA? Kein Staat der Erde ist so dem jüdischen Einfluss und der jüdischen Macht ausgeliefert wie die USA. Langsam und stetig haben die Juden das Land durchdrungen und haben es verstanden, sich geräuschlos und unauffällig an die führenden Männer des Staates und der Wirtschaft heranzumachen. Waren bis 1850 nur einige 10.000 Juden in der USA, so waren es 1900 schon über 1 Million, während ihre Zahl heute, einschließlich der Judenmischlinge, mindestens 12 Millionen beträgt. Die Zahl der Juden in Deutschland vor der Machtübernahme betrug etwa 600.000. New York ist mit 2,5 Millionen Juden die judenreichste Stadt der Welt. Jeder dritte Mensch in dieser Weltstadt ist Jude. Heute hat der Jude fast alle Schlüsselstellungen der USA in Besitz. Die öffentliche Meinung wird ausschließlich von ihm bestimmt und da leistet er ganze Arbeit. Er geht planmäßig vor, um das amerikanische Volk noch weiter moralisch zu zersetzen und es politisch zu verhetzen. Film, Presse, Rundfunk, Kunst und Wirtschaft, Börse, Gerichtsbarkeit, das gesamte geistige Leben bis hinauf zu den Universitäten und erst recht die Politik sind in den Händen der Juden oder stehen zumindest unter ihrer Kontrolle. 97% aller Zeitungsherausgeber in den USA sind Juden. 90% aller Radiogesellschaften sind in Händen des jüdischen Kapitals. 100% aller Kinos, Theater und Filmgesellschaften sind in jüdischem Besitz. 76% der Rechtsanwälte, Journalisten, Ärzte und Vertreter anderer freier Berufe sind Juden. 98% der Banken und anderer wirtschaftlicher Einrichtungen sind Juden. 90% des Exporthandels sind in Händen der Juden. 98% der Textilindustrie sind von Juden geleitet. 62% des amerikanischen Bodens, der Gebäude, Grundstücke sind in jüdischen Händen. 87% der Schwerindustrie sind in jüdischem Besitz, 83% der Massenartikel werden von jüdischen Unternehmen produziert. New York hat 190 evangelische und 430 katholische Kirchen, aber sage und schreibe etwa 1000 Synagogen. In Chicago leben 350.000 Juden, in Philadelphia 275.000, in Cleveland 100.000, in Boston 90.000 und so weiter. Die Juden treten als Priester auf. Sie gehen in die Versammlungen der vielerlei Sekten der christlichen Kirche und predigen dort. Sie veranstalten Gottesdienste zusammen mit den Vertretern der verschiedensten religiösen Bekenntnisse, beeinflussen die Massen und machen sie immer mehr vertraut mit dem Gedanken, dass die Juden das auserwählte Volk der Erde sind. Sie übertragen so ihren abgrundtiefen Hass gegen das nationalsozialistische Deutschland mit allen Mitteln der Propaganda auch auf das amerikanische Volk. In ihrer Furcht, dass die geistigen Strömungen und die neuen Erkenntnisse Deutschlands auf Amerika übergreifen und damit ihre eigene führende Stellung gefährden könnten, versuchen die Juden nun mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, den letzten noch möglichen Augenblick zu benutzen, um das Reich mit seinen Verbündeten zu vernichten. Mithilfe der von ihr beherrschten Hochfinanz und der gerade in Amerika sehr verbreiteten Freimaurerei war es den Juden nicht schwer, Amerika in den Krieg zu hetzen. Mit der unumschränkten Beherrschung des Weißen Hauses wird eine Herrschaft gekrönt, die den ganzen Apparat der öffentlichen Meinungsbildung zwar nicht besitzt, wohl aber kontrolliert und nach den Wünschen der Juden beeinflusst. Die Presse wie alle Radiostationen, Theater nicht anders wie die Kinos, Vortragsagenturen oder Buchverlage stehen unter der Allmacht des Judentums. Dazu kommt eine wirtschaftliche und finanzielle Macht, die in einzelnen Geschäftszweigen monopolartigen Charakter trägt und so rücksichtslos eingesetzt wird, dass eine antijüdische Haltung in der Öffentlichkeit unmöglich gemacht wird. Es bleibt ein Rätsel, dass ein Bevölkerungssplitter Politik und Haltung eines so großen Volkes bestimmt, der nichts zum Aufbau des amerikanischen Staates beitrug und der dem amerikanischen Volk in jeder Hinsicht fremd, unverständlich, ja unsympathisch war und ist. Die Juden sind die Kriegsbrandstifter in USA. Sie haben das größte Interesse daran, dass der Krieg lange dauert. Denn der Krieg ist nichts anderes als ihr Geschäft. Außerdem hoffen sie, durch ihn die Weltherrschaft endgültig zu erringen. Dieselben Juden, die in New York und London sitzen, sitzen auch in Moskau. Das amerikanische und das deutsche Volk hatten nie gemeinsame Streitobjekte. Beide wollten in Frieden miteinander leben. Es bestand nie eine Spannung zwischen den USA und dem Reich. Im Gegenteil, deutsche Wissenschaftler und Künstler, deutsche Soldaten und Techniker haben leider zu einem sehr erheblichen Teil zur Größe und Macht Nordamerikas beigetragen. Deutsche waren es, die ein wesentliches Verdienst am politischen Aufbau Amerikas hatten. Den Juden aber blieb es vorbehalten, das gute Einvernehmen zwischen Deutschland und USA zu stören. Die Juden werden ihr Ziel, die Vernichtung des Reiches und Europas, nicht erreichen. Am Ende des gewaltigen Ringens mit dem Weltjudentum und dem mit ihm verbündeten Bolschewismus steht der Sieg der jungen Völker. Nicht Europa wird untergehen, sondern der Jude wird aus dem europäischen Raum verschwinden. Es wird ihm die Möglichkeit genommen werden, die Völker aufzuhetzen und neue Kriegsbrände zu schüren.